ganze Bündnis zur Kritik des Linksreformismus. Unser Referent ist Rüdiger Matz, kommt aus Leipzig, schreibt manchmal in der Phase 2 mit Runnerworld, ist Mitglied der Gruppe The Future is Unwritten. Die Veranstaltung ist von uns ganz organisiert. Für die, die diesen Verein nicht kennen, das Zelt da draußen ist von uns ganz. Wir haben beim M31-Bündnis mitgearbeitet. Die Straße aus Zucker, diese Zeitung, wird von der uns ganze Gruppe mit herausgegeben. Dieser bunte Aufruf gegen Gewalt, der hier so rumliegt, der wurde auch von der Frankfurter uns ganze Gruppe geschrieben. Und wer es genau wissen will, kann sich in unserem ums ganze Magazin informieren. Das liegt ja auch rum. Es ist so ein schwarz-weiß, es ist ein unglaublich schlechter Druckqualität. Also, Kritik des Linksreformismus in den Krisenprotesten. Da geht es schon um Fragen linker Strategie und Taktik, auch linker Begriffe. Mit welchen Begriffen, mit welchen Analysen soll man diese Krisenkonstellation knacken? Und was hat das mit einer Kritik des Kapitalismus im Allgemeinen zu tun? Der Titel deutet schon an, dass es ein Problem gibt, dass es bestimmte Strategien gibt, die wir für untauglich halten, uns einer gesellschaftlichen Emanzipation auf den Näher zu bringen. Kommen so ein paar Begriffe auf, radikaler Reformismus, revolutionäre Realpolitik, immer das R, die so ein bisschen andeuten, dass es ja eine Transformationsstrategie geben muss von der Misere, in der wir jetzt sind, zum kommunistischen Paradies, was wir alle wollen. Und diese Begriffe sind natürlich sehr suggestiv und viele versuchen, diese Begriffe auch für sich zu vereinnahmen. Es wäre jetzt müßig, darüber zu streiten, ob es so etwas wie einen radikalen Reformismus geben muss, wenn das Ziel darin besteht, den Kapitalismus zu überwinden. Die Frage ist eher, was ist denn sinnvollerweise ein radikaler Reformismus? Oder wie lässt sich denn sinnvollerweise der Anspruch einer revolutionären Umwälzung dieser Verhältnisse mit politischer Praxis in ihrem Jetzt verbinden? Wir wollen sozusagen keine alte Spaltungslinie anhand dieser Frage des Linksreformismus vertiefen, sondern eher ein paar Analysen und Argumente in die Diskussion werfen und danach eben auch eine Diskussion gemeinsam führen. Wir werden dann auch das Mikrofon ins, durchgeben, sodass wir hier uns alle gut verstehen und gemeinsam diskutieren können. Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Programm und die inhaltliche Ausrichtung von Block und Kai sich auch ganz wesentlich unterscheidet von der verkürzten Kritik an Bankman und Bonson. Das ist ein, zumindest bei einigen beteiligten Gruppen, das ist ein echter Fortschritt, denken wir. Und bietet uns eben auch ganz gute Möglichkeiten, konstruktiv zu diskutieren, wie es denn weitergehen soll. Rüdiger Matz wird ersten Input mit so 6-7 Thesen geben, in denen es sehr allgemein um das Kapitalverhältnis und um unser Verhältnis dazu geht. Wir werden versuchen, noch so ein paar Begriffe wie oder Konzepte und Strategien wie Existenzgeld, Kapitalertragssteuer, Mindestlohn und so weiter da einzuflechten und können dann in der Diskussion direkt auch auf die dann genauer zugreifen. Der Input dauert wie lange ungefähr? 20 Minuten. Und dann würde ich versuchen, noch so ein paar strukturierte Fragen zu stellen, die keine einfallen, in der gleichen Diskussion. Schön. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, das müsst ihr euch beschweren. Macht keinen, das kann heißen, dass keiner verstanden hat, aber ich hoffe mal, das ist doch gut. Referat ist nicht so richtig, das ist jetzt hier, der hat 6 Teile. Der erste Teil hat den schlichten Titel danach. Griechenland wählt eine Linksregierung. Dann schert aus der Eurozone aus. Drachen wieder ein. Generalstreiks, Massendemonstrationen führen zu Neuwahlen in Spanien, Portugal und Italien. Die dort gewählten linken Koalitionsregierungen, Frankreich und Hollande, und die nach der Implosion der FDP gebildete Große Koalition unter Sigmar Gabriel beginnen eine Reform der EU. Die Europäische Zentralbank wird in ihrem neuen Statut nicht mehr nur auf Geldwertstabilität festgelegt, sondern auf Wachstum und Beschäftigung verpflichtet. Der Europäische Rat setzt in der gesamten Europäischen Union eine Finanztransaktionssteuer und eine europaweit koordinierte, nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik durch. Zugleich geben die Regierungschefs wichtige wirtschaftspolitische Kompetenzen an das EU-Parlament ab. Griechenland wird eingeladen, die Eurozone zu reformieren. Großbritannien will daraufhin aus der EU austreten, aber die neu gewählte Labour-Regierung macht diesen Schritt rückgängig und schränkt auf die neue Unionslinie ein. Die EU-Kommission entwickelt ein Konzept zur europaweiten Einführung des Existenzgeldes. Überall tanzen Menschen auf der Straße, singen, fallen einander in die Arme und bekränzen sich mit Blumen. Die Linke hat gesiegt, jetzt wird alles gut. Das war Teil 1. Jetzt kommen die ernsthaften Teile. Der zweite heißt, notwendig ist, Kapitalismus zu kritisieren statt Krise. Im Zentrum der gegenwärtigen Proteste steht die Krise. Das ist erstmal verständlich, weil Krisenprozesse besonders schlimm für Menschen sind, die den Krisenprozessen ausgesetzt sind. Verarmung, Arbeitslosigkeit, Existenzvernichtung, wenn man es ein bisschen klassisch ausdrücken will. Aber man muss sagen, es gibt Verarmung auch ohne Krise. Das gilt für die Sozialreformen in Deutschland, die ja nun schon seit den frühen 80ern sozusagen durchgesetzt werden. Es gilt auch für die Verarmungsjahrzehnte in Afrika. Und man muss auch sagen, die erfolgreichen Jahre, also wenn man die Geschichte des deutschen Kapitalismus anguckt, haben natürlich gleichzeitig, auch wenn es da vielleicht keine europaweite, keine globale Krise gab, gleichzeitig die anderen kapitalistischen Länder ins Hintertreffen gebracht und dort für Armut und Elend gesorgt. Wie kommt das nun, dass ausgerechnet die Krise so im Zentrum der Proteste steht? Ich kann das nur vermuten, aber wenn ich zum Beispiel in so einer Präsentation hier aus dem Spotify-Bereich lese, Krise sei im Rahmen des Kapitalismus nicht zu lösen, die gegenwärtige Krise wäre im Rahmen des Kapitalismus nicht zu lösen, dann spüre ich, das ist jetzt kein Argument, sondern eine Wahrnehmung, dann spüre ich so ein ergriffenes Zittern, bei dem, der das aufgeschrieben hat. Und das kenne ich ja, das geht jetzt nicht nur Blockupy an, sondern auch andere Linke, die ich kenne, Linksradikale, die sozusagen plötzlich eine Hoffnung wiederentdecken, die sie mit gutem Grund in den letzten Jahrzehnten nicht mehr haben konnten. Eine Hoffnung, die vielleicht darin begründet liegt, dass man auf dem Umweg der Krise glaubt, was wiederzugewinnen, was die gute alte Arbeiterbewegung irgendwann zwischen SPD-Gründung und Zweiten Weltkrieg verloren hat, nämlich die Gewissheit, dass man sozusagen aufgrund einer materialistischen Analyse oder einer materiellen Entwicklung sicher sein könne, auf der Siegerstraße Geschichte zu sein. Wenn das so stimmte, wäre das natürlich eine tolle Sache. Im Unterschied dazu ist es aber so, die Krise wird gelöst werden. Genauso wie die bisherigen Krisen gelöst worden sind und genauso wie auch die nächsten Krisen im Kapitalismus gelöst werden. Die Frage ist nur, ob diese Krisenlösung nur den Zusammenbruch europäischer Randökonomien voraussetzt oder auch eine Rezession in den kapitalistischen Zentren mit Kapitalvernichtung, Arbeitslosigkeit, größerem Sozialabbau, ob es dazu eines Krieges bedarf oder vielleicht auch einer längeren faschistischen Verwertungskontrolle. Das sind alles Optionen, aber all das würde den Kapitalismus noch nicht abschaffen. Die Vorstellung, die gegenwärtige Krise sei vom Kapital nicht zu lösen, schafft aber ein Gefühl, es nicht nur, was ja für uns alle zutrifft, es besser zu wollen, sondern es auch besser zu wissen und sozusagen unsere eigene Marginalisierung deshalb in der nächsten Zeit ein bisschen besser aushalten zu können. Die Folge dieser Konzentration auf die Krise und nicht aufs Kapitalverhältnis, das ihr zu beunruhigen, die Folge ist, dass man sich mit Nationalisten von DGB gemein macht und auf den Keynesianismuszug aufspringt, was den Blick darauf verstellt, was wirklich bekämpft werden müsste, nämlich das Kapitalverhältnis selbst, ob es nicht gerade funktioniert oder nicht. Dritter Punkt, Kapitalismus kritisieren statt Neoliberalismus. Ich bin ja selbst Lohnabhängiger und deshalb würde ich jetzt nie behaupten, dass Lohnerhöhungen eine schlechte Sache sind. Ich finde die gut, also insbesondere dann, wenn ich mehr Lohn kriege. Und ich kann jeden anderen verstehen, dem das genauso geht. Deshalb bedeutet eine sogenannte neoliberale Politik, also eine angebotsorientierte Politik, die in erster Linie und ausschließlich Kapitalkosten senken will, Löhne senken, Sozialabgaben senken, Unternehmenssteuern senken und so weiter. Deshalb bedeutet so eine neoliberale Politik, dass alle Kosten auf die Arbeiterklasse oder meinetwegen, wenn das ein bisschen zu old-fashioned ist, auf die Bevölkerungsmehrheit abgewälzt werden. Und das bedeutet mindestens eine Verminderung des Konsums dieser Mehrheit in schlechteren Zeiten oder in ärmeren Gegenden auch eine Bedrohung an Leib und Leben. Insofern bin ich in Weißburg kein Freund von neoliberaler Politik. Eine Kritik dieses Neoliberalismus wird aber unsinnig, wenn sie, und so machen es der DGB, so macht es die Linkspartei, so machen es auch Linkskeynesianer wie Professor Hickel aus Bremen, wenn man nicht zugleich den Sinn dieser neoliberalen Politik erklärt, also sozusagen erklärt, wie denn ein Staat, eine Regierung auf so etwas kommt. Es klingt ja immer so ein bisschen so, als wäre das entweder Doofheit oder aber eine Verschwörung böswilliger Menschen. Wenn doch Keynes eigentlich eine viel menschenfreundliche Alternative des Kapitalismus anbietet. Es ist aber so, dass Standortkonkurrenz kein bloßes Kapitalistenmärchen ist, um die Arbeiterklasse zu schwächen, sondern die gibt es. Und das gilt für Mindestlohn, das gilt für Existenzgeld. Wenn man den Konsum der Arbeiterklasse und oder des Staates erhöht, dann erhöht das die Stückkosten der Industrie, dann vermindert das die Investitionskraft, die Konkurrenzkraft des Kapitals und das führt irgendwann zu Verwertungsschwierigkeiten gegenüber der Konkurrenz. Das ist so. Da haben die Neoliberalen recht. Und es gibt natürlich Nachfragepolitik, Nachfragestützung, aber das ist ein Instrument von vielen, die einem bürgerlichen Staat zur Verfügung stehen, in einer ganz bestimmten Krisensituation die Konjunktur anzukurbeln und das Rad dann auch wenige Zeit später wieder zurückzudrehen. Deswegen auch ein klassisch keynesianisches Konzept, sowas wie die Abwrackprämie zum Beispiel wäre. Aber nicht die flächendeckende Erhöhung von Tariflöhnen. Und wenn man nicht schnell genug umschwenkt von dieser Nachfragestützung wieder zur Gegenbewegung, hat man Verwertungsprobleme. Umgekehrt, der Neoliberalismus bringt auch Probleme mit sich, dass eben bloß ich was. Leute früher in den Krankenhäusern sterben und solche Sachen. Infrastruktur nicht genug Investitionen bekommt, wie man es in England gesehen hat, nach dem Thatcherismus und so. Das heißt, man hat, wenn man sich die Wirtschaftspolitik bürgerlicher Staaten anguckt, eine nicht zufällige Wechselbewegung, eine Wellenbewegung, wenn man so will, von angebots- und nachfrageorientierter Politik. Das ist kein Zufall, sondern es liegt im System. Wenn man sich nur hinstellt und sagt, wir nehmen den Neoliberalismus raus, weil er ein besonders hässliches Gesicht hat, dann muss da, ob man das nun will oder nicht, die jeweils andere Variante bürgerlicher Wirtschaftspolitik, nämlich die nachfrageorientierte, als ein machbarer, als ein netter Kapitalismus erscheinen. Und der Grund dafür ist, meine ich, die Sehnsucht, das ist beim DGB am allerstärksten zu merken, nach einer Form widerspruchsfrei eigene Interessen durchsetzen zu können. Also nicht sagen zu müssen, ja, wir wollen etwas anderes als das deutsche Kapital, weil wir die Vertreter der Arbeiterklasse sind. Sondern es scheint ja erstmal ein strategischer Vorteil zu sein, wo man sagen kann, nee, wir wollen mehr Lohn für unsere Mitglieder, aber das nützt auch noch den Standort Deutschland. Dieser taktische Dreh ist allerdings teuer erkauft, nämlich dass das Drängen des Systems, das es ohnehin auf ideologischer Ebene gibt, das einem sozusagen in den Medien, in einem Betrieb, in dem man normalerweise arbeitet und nicht von Linksradikalen umgeben ist, ohnehin dauernd gesagt wird, du irrst dich, das hier ist das Beste aller Systeme, das hier ist ein System, das ist alternativlos. Und wenn man dann die eigene Bewegung noch dadurch schwächt, dass man sagt, ja, also Kapitalismus geht überhaupt nicht, erstens. Und zweitens, wenn man eine linkskeynesianische Politik machen würde, dann würde das hier richtig flutschen. Dann nimmt uns das, meine ich, auch noch die letzte Chance, ja, ich will es mal ein bisschen pathetisch ausdrücken, sozusagen im Krieg um die Köpfe. Vierter Punkt. Kapitalismus kritisieren statt Finanzkapital. Ich habe den Eindruck, also es ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich mein Vorredner hat es eben schon gesagt, es bei den gegenwärtigen Protesten so ganz unterschiedliche Gruppen und Stimmen gibt. Deshalb ist mir auch klar, dass das immer ein bisschen holzschnittartig ist, wenn ich so einen Eindruck schilde. Aber mein Eindruck ist, dass was Kapitalismus eigentlich ausmacht, außer fiktivem Kapital und Spekulanten, in den Texten, die ich hier im Umfeld von Occupy and Occupy gelesen habe, seltsam unklar bleibt. Ich habe den Eindruck, dass wer Profitgier sagt, schon irgendwie einen sabbernden Bankier und sowas wie einen Finanzjongleur im Kopf haben muss. Aber nicht den sauberen Unternehmer, der nützliche Gebrauchswerte für seine Kunden herstellt. Es ist aber so, dass die Triebfeder des Kapitalismus genau das ist, die Ausbeutung von Arbeitskraft. Und deshalb die Verwertung des Wertes ist immer so ein bisschen auch so sehr oldschool-mäßig, aber ich kann es nicht ändern. Das kann man tatsächlich bei Marx nachlesen, das stimmt auch. Und dieser Mehrwert, der da produziert wurde, realisiert sich im Austausch Ware gegen Geld. Das klappt. So verwertet sich Kapital. Und wenn ich dann lese, dass sozusagen das besonders Schlimme am gegenwärtigen Kapitalismus, beispielsweise das überproportionale Wachstum des fiktiven Kapitals, des Finanzkapitals sei, dann frage ich mich, ja gut, und wenn das nicht der Fall wäre, was wäre dann eure Kritik? Wo ist da eigentlich genau der Anknüpfungspunkt? Das Finanzkapital ist ein Mittel des Kapitals. Also der Sinn der ganzen Geschichte ist, dass Kapital an die Stellen transferiert wird, an denen es am meisten Profit produziert, und nach bürgerlicher Theorie ist das auch sozusagen die einzige Rationalität, die gelten gelassen wird. Nun ist natürlich dieses Mittel, wie soll ich sagen, etwas aus dem Ruder gelaufen, also jetzt rein immanent gesagt, also nach bürgerlichem Maßstab, und es wird in langsamen Schritten versucht, wie gesagt, Finanztransaktionssteuer hatten wir ja schon, und auch die CDU ist da mittlerweile nicht mehr so ganz abgeneigt, wird also versucht, dort mit kleinen Drehungen bestimmter Schräubchen die Kontrolle des Finanzkapitals wieder etwas enger zu fassen. Aber wo wir eben schon mal bei der Krise waren, Krisen hat es auch 1929 gegeben und hat es auch schon im 19. Jahrhundert gegeben, mit verheerenden Auswirkungen für die Leute, die in diesem krisenhaften Kapitalismus leben mussten. Das kriegt der Kapitalismus schon auch ohne Finanzblase hin. Wenn man also im Wesentlichen Finanzkapital kritisiert, dann erweckt man den Eindruck, als wolle man sozusagen aus dem Kapitalismus einen Kopf herausschneiden, der letztlich für die Funktionsweise der Gesellschaft mindestens nicht notwendig, unter Umständen sogar schädlich ist. Das ist wieder eine Figur, die wie bei den beiden vorherigen Punkten, die meiner Ansicht nach aus der Sehnsucht gespeist ist, radikal kritisieren zu dürfen, aber ohne irgendwo mal tatsächlich einen Interessensgegensatz, abgesehen vielleicht, also wenn man jetzt von Finanzjongleuren redet, aber einen fundamentalen gesellschaftlichen Interessensgegensatz formulieren zu müssen. Die Folge ist aber wieder die gleiche, dass man an einem Phänomen herumdoktert, das sozusagen, also erstens, nur abgeleitet ist, bezogen auf die Grundlagen des kapitalistischen Systems. Und man muss es ja nicht so abstrakt fassen. Man sich auch entfernt von dem, was ein Großteil der Bevölkerung in Europa jeden Tag tut, nämlich zum Beispiel Lohnarbeit treiben. Also es erscheint mir völlig fernliegend, zu sagen. Ich bin sicher, dass du mir das erklären kannst, aber vielleicht kannst du das, ich bin mit der Hälfte durch, vielleicht kannst du das gleich im Anschluss machen. Ich diskutiere auch mit dir, das ist kein Problem. Also da gibt es eine Meldung, aber es wäre tatsächlich nett, Ist das was Technisches oder ist das was immer? Ziemlich krasse Nummer. Das ist eine ziemlich krasse Nummer, aber es wäre nett, wenn du das von Profis behandeln lassen würdest, die hier auf dem Campus sind und vielleicht hier nicht Leute damit konfrontierst, die das nicht so geil finden. Auch, aber eher so diskussionsmäßig. Und wir haben uns das vorher so zurechtgelegt, dass wir mit dem Input erst durchgehen. Und danach in die Diskussion einsteigen. Okay, gut. Es war wirklich nicht so vorgesehen, aber der nächste Punkt heißt: Revolution denken statt Widerstand glorifizieren. Kämpfe sind eine wichtige Sache. Ich glaube vor allen Dingen aus zwei Gründen. Nämlich erstens, weil sie natürlich, also es gilt für Lohnkämpfe natürlich unmittelbar, es gilt für den Schutz von Leuten, die direkt Verfolgung ausgesetzt sind von Nazis oder vom Staat. Das heißt, wenn Kämpfe direkt den Lebensbedingungen von Leuten dienen. Kämpfe sind zweitens wichtig, wegen der Erfahrungen, die man in ihnen gewinnt. Aber was ich irritierend finde, jetzt hier aus den jüngeren Protesten, wenn ich die Sachen lese, ist, dass da die Vorstellung vorherrscht, es gäbe einen direkten Weg von diesen Kämpfen zu einer Abschaffung des Kapitalismus. Das ist eine andere Geschichte. Ich habe in verschiedenen Texten gelesen, dass sozusagen als Zielvorstellung, deshalb auch mein Intro vorhin, als Zielvorstellung so ein bisschen durch die Köpfe geistert, oder durch einige natürlich nur, eigentlich müsste man einen Generalstreik auf die Beine bringen, Großdemonstrationen, die gegenwärtige Regierung sozusagen zur Umkehr bringen. Was dabei vollständig fehlt, ist die Frage, ja, wohin sollen die denn umkehren? Wenn wir es tatsächlich schaffen würden, deshalb war natürlich mein Intro mit der Zukunftsvision, ja, was heißt nicht ernst gemeint, also ich hatte gehofft, es würde deutlich werden, dass das natürlich eine völlig beschissene Zielvorstellung ist, die uns nur minimal weiterbringt. Die Frage wäre ja, was setzen wir als Alternative dagegen? Und ich meine, dass jede Form des Protestes direkt auf eine politische Zielvorstellung bezogen sein muss. Und politische Zielvorstellung heißt, nicht in erster Linie defensiv, also beispielsweise einen bestimmten Abbau von Sozialleistungen verhindern, sondern offensiv zu sagen, wie wollen wir Gesellschaft organisiert haben. Unterhalb des Maßstabs von Gesellschaft bekommt man es nicht hin. Es gab zum Beispiel in der Jungle World eine Debatte über die Frage, ist nicht M31 und so weiter, ist es nicht nur Symbolpolitik? Und ein Autor, der sich ganz klar gegen Symbolpolitik ausgesprochen hat, meinte, neben Demos und so weiter seien eindeutig zu wenig, sondern worauf es ankomme, sei tatsächlich die Verwertungskette des Kapitals zu unterbrechen. Also Kapitalverwertung zu verhindern, wenn man eben nicht länger nur symbolisch bleiben wollte. Und na gut, das kann man tun. Und ein Generalstreik leistet genau das. Aber meiner Ansicht nach ist erst dann Politik keine Symbolpolitik mehr, wenn sie dem Kapitalismus eine bestimmte Alternative entgegensetzt. Ich kann natürlich einen Generalstreik machen, damit Kapitalverwertung partiell und zeitweise lahmlegen. Aber was genau ist die politische Folge? Ich könnte die Fabrik genauso gut auch anzünden. Was kommt dabei? Also können wir gleich im Anschluss machen. Und es wäre auf alle Fälle zu wenig, zu sagen, ja, der einzige Erfolg ist die Schaffung von Bewusstsein. Denn auch da müsste man ja den Inhalt angeben, der genau durch diese Aktion in die Köpfe gekommen ist. Und der letzte Punkt heißt Kommunismus statt Vergesellschaftung. Ich habe diese Broschüre der interventionistischen Linken zur Vergesellschaftung gelesen, der ich übrigens auch einiges sehr richtig finde. Aber ich habe den Eindruck, das ist bei anderen Texten, die jetzt nicht aus der IL kommen, noch viel stärker so, dass meiner Ansicht nach da mit angezogener Handbremse gedacht oder argumentiert wird. Ich glaube, da wird aus dem Realsozialismus, also aus der nicht sehr rühmlichen Geschichte des Realsozialismus, für den ich auch wenig Sympathie habe, die Konsequenz gezogen, es erstmal begrenzt, organisiert und vor allen Dingen dezentral zu versuchen. Das ist aber meiner Ansicht nach nicht klug, sondern in erster Linie feige. Es gibt einen Markt, auf dem wird kapitalistisch konkurriert. Und der Markt ist erstens menschenfeindlich, vernichtet und beschädigt Leben, aber er ist trotz aller Krisen in erster Linie auch effizient. Und ein Unternehmen, zum Beispiel, ich kann mal einen Verlag nehmen, in dem ich arbeite, wenn man den Leuten beantworten würde, die in ihm arbeiten und sagen, das nennen wir jetzt Demokratisierung, dann könnte das nur zweierlei bedeuten. Entweder man sagt, man entintensiviert die Arbeit in diesem Betrieb, erhöht die Löhne, orientiert sich an Nutzenprodukten statt am Profit und nimmt damit in Kauf die Verteuerung des Produkts und ein Unterliegen der Konkurrenz. Oder man sagt, man tut genau das nicht und beschränkt Demokratisierung auf den Vollzug genau der kapitalistischen Sachzwänge, die es ohnehin schon gibt. Eine andere Perspektive sehe ich in partieller Demokratisierung überhaupt nicht. Zweites Beispiel, Sozialisierung der Infrastruktur. Das ist jetzt ein Beispiel aus dieser erwähnten IL-Broschüre. Da steht, ich zitiere mal, in einer solidarischen und in den Interessen der Menschen ausgerichteten Welt treffen die Menschen Entscheidungen, die von diesen betroffen sein werden. Beispielsweise entscheiden die Bewohnerinnen eines Gebietes über den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und nicht eine gewinnorientierte Betreibergesellschaft. Also, entscheiden sollen die Betroffenen. Das finde ich als Zielvorstellung, als Beschreibung eines kleinen Teils meiner politischen Zielvorstellung gar nicht schlecht. Das Verblüffende ist nur, dass in der Broschüre das aufgeführt ist als Perspektive, die innerhalb des bestehenden Systems begonnen werden soll zu erkämpfen. Und meiner Ansicht nach ist das eine naive Vorstellung von dem, was kapitalistische Vergesellschaftung leistet. Dass, wenn man sagt, man entscheidet beispielsweise über Ressourcenverwendung, mehr Schienen, mehr Straßenbahnen, mehr Leute, die Gehbehinderten in diese Straßenbahnwagen helfen. Das weiß ich, was man alles im öffentlichen Personennahverkehr verbessern kann. Dann steht man unter herrschenden Bedingungen vor dem Zwang tatsächlich knapper Ressourcen. Das ist in der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre, wie soll ich sagen, eine ideologische Figur, weil die behauptet, das sei überhistorisch immer gültig, aber im Kapitalismus stimmt es tatsächlich, die Ressourcen sind knapp. Und dann zu glauben, die Frage, wer darüber entscheidet, könnte das Problem auflösen, dass um diese Ressourcen konkurriert wird, ist einfach nur naiv. Ich glaube, der Grund, solche Forderungen zu stellen, ist abgesehen von dieser etwas, wie soll ich sagen, schiefen Abwendung von der realsozialistischen Geschichte, auch wieder, dass etwas scheinbar Naheliegendes, nicht so Entferntes gefordert werden soll. Und dass man eben ohne Hässlichkeiten auskommt wie ein Politbüro oder sonstige Form politischer Herrschaft. Aber die Folge ist, dass eine Gegengesellschaft, die tatsächlich auf gesellschaftlicher Ebene eine Alternative darstellt, die wir im Moment auch nicht aufbauen können. Das ist gar keine Frage, dafür sind wir zu schwach. Aber dass die noch nicht mal gedanklich antizipiert wird. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichsten Momente der Schwächung der radikalen Linken. Ich hoffe, du kannst damit überhaupt was anfangen. Du hast gesagt, man muss dem Kapitalismus eine Alternative entgegensetzen, in der eben auch, eine Alternative, in der eine kategorische, eine grundsätzliche Kritik zum Ausdruck kommt auch, in der auch eigene Interessen, traditionell gesagt antagonistische Interessen formuliert werden. Das kann man einwenden und ich denke, das ist auch in der politischen Erfahrung, die in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen gemacht wird, immer auch ein Problem. Man kann einwenden, die reale kapitalistische Formierung macht es sehr schwer, so eine Alternative überhaupt zu zu entwerfen, in dem Sinne, dass sie politisch greifbar ist. Also dieses, gerade eine Kritik ums Ganze geht ja und auch zu Recht davon aus, dass diese Gesellschaft durch und durch formiert ist, hin auf Wettbewerbsfähigkeit, auf Bewertungszwänge und auch auf die politische Bewältigung der Konflikte, die daraus immer wieder entstehen. Und in so einer Situation ist es tatsächlich schwierig, eine grundsätzliche Alternative zu entwerfen, die gleichzeitig mit einem politischen Projekt verknüpft werden kann. Ganz zu schweigen davon, dass sie für eine Menge Leute völlig irre erscheint. Also gar nicht denkmöglich ist, weil sie so wenig mit dem zu tun hat, wie die Welt in all ihren Fasern organisiert ist. Das ist der Punkt, wo Transformationsstrategien ins Spiel kommen. Wo dann die reformistischen Transformationsstrategien, die reformistischen Politikansätze, die du kritisiert hast, plötzlich ins Spiel gebracht werden als erste Schritte auf einem Weg zu einer Bewusstseinsbildung auch, einer politischen Bewusstseinsbildung. Du hast dazu schon so in Stichpunkten Stellung genommen, aber vielleicht kannst du auf das Problem nochmal eingehen, dass eine allgemeine Kritik, eine grundsätzliche Kritik sich so schlecht mit den alltäglichen Erfahrungen verträgt von Menschen, auch solchen, die Politik für eine radikale Veränderung machen wollen. Soll ich gleich was sagen oder wollen wir erst? Okay. Das stimmt natürlich, man kann. Also worauf es mir ankommt, deswegen, ich habe ja eben den Revolutionsbegriff verwendet, vielleicht muss ich dazu nochmal was sagen, weil es auch in die Richtung geht, die du eben angesprochen hast. Also wenn ich Revolution sage, denke ich nicht an Barrikaden bauen und schießen und so. Das ist, wie soll ich sagen, hat damit erstmal, ist das mal eine andere Frage, sagen wir es mal so. Sondern Revolution sollte erstmal nur heißen, man hat hier tatsächlich, und das ist immer so ein wird so dahingesagt, und das ist ja tatsächlich ernst zu nehmen, ein System. Das heißt, Kapitalismus besteht aus Elementen, die sich wechselseitig verstärken und stützen. Mal verändert sich was, da sind dann wieder andere Teilsysteme zu verändern, aber grundsätzlich ist das Ganze ein selbstverstärkendes System. Und Revolution bedeutet, dass eine freie Assoziation von Menschen irgendwann beschließen muss, die Gesetzmäßigkeiten dieses Systems abzuschaffen. Das ist Revolution. Und deshalb ist das was ganz anderes, als zu sagen, ich lasse diese Gesetzmäßigkeiten gelten und versuche sie besser auszugestalten. Das ist erstmal was anderes. Jetzt zu der Frage, ja, wie ist es mit den Erfahrungen und das, was ich anspreche, und das stimmt, ist ja keine Transformationsperspektive, völlig richtig. Ich glaube, nur das andere ist auch kein. Man kann, wenn man so in die Geschichte guckt, was weiß ich, Beispiele, Alternativbewegung 80er Jahre. Ich habe lange in einem alternativen Tagungshaus gearbeitet in Hannover, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ja, da sind Leute mit unwahrscheinlich emphatischen Vorhaben angetreten und wurden Stück für Stück gezwungen, immer mehr Systemlogik in ihr Projekt zu integrieren, um das Projekt überhaupt am Leben zu halten. Es ist, wenn man so will, ein bisschen, also es ist jetzt, ich hoffe, das Beispiel ist nicht zu schief, aber fast so ein bisschen Realsozialismus im Kleinen. Also wo ich auch sagen würde, das, was von allem, was die Leninisten an Quatsch auch in den Köpfen mitgebracht haben, aber war das ein ganz starkes Moment, dass sozusagen die Konkurrenz über den Weltmarkt und die militärische Konkurrenz dann auch noch einmal verheerend auf die Weiterentwicklung der sozialistischen Länder ausgewirkt haben. Wo dann gesagt wird, na gut, also wir wollen Raum für linke Gruppen und Projekte bieten. Nächster Schritt war, wir müssen aber Miete erheben, die müssen Miete zahlen, die wenigstens unsere Kosten deckt. Das ist doch ein Anspruch, da wurde moralisch argumentiert. Ja, ihr müsst selbst sehen, dass ihr Geld besorgt, denn unser Projekt ist doch wichtig. Ihr könnt doch nicht einfach nur Raum hier nutzen und nichts zur Finanzierung beitragen und. So, was ich sagen würde, naja, es gibt verschiedene Alternativen. Genossenschaftswesen. Das ist ja auch, es gibt eine lange Tradition von Genossenschaftswesen, gerade in Deutschland. Wo ich sagen würde, naja, man muss sich mal angucken. Also klar, man hat da vielleicht noch Mietunterschiede. Man kann, wenn man sich Volks- und Raiffeisenbanken anguckt, die ja auch aus dieser Tradition kommen, fragen, ob die nicht irgendwie noch netter sind als die Deutsche Bank. Können wir mal drüber diskutieren. Aber ich glaube, es gibt einfach sehr viele Beispiele historisch von Reformprojekten, die schon ein bisschen älter sind, wo man sagen kann, nee, die Leute haben da gerade nicht die Erfahrung gemacht, die sie befähigt hat, irgendwie an eine Systemtransformation zu denken, sondern ganz umgekehrt, die Leute haben allermeistens die Erfahrung gemacht, vielleicht haben die bürgerlichen Rechte, es gibt da keine Alternative. So, als zweiten Punkt, machen wir gleich, als zweiten Punkt und dann auch abschließend von hier, würde ich gerne nochmal auf den Superstar der linksradikalen Transformationsstrategien eingehen, nämlich, oder dich nochmal darauf ansetzen, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, Schrägstrich Existenzgeld, Bürgergeld und so weiter. Das ist ja unter unterschiedlichen Namen schon sehr lange im Schwange, wird begleitet von so schmückenden Begriffen wie Demokratiedividende oder also, was jetzt nicht zu beachten ist, ist der Wunsch, dass die Lebensführung von Menschen nicht mehr unmittelbar von Verwertungszwängen geprägt sein soll und ein bedingungsloses Grundeinkommen eben diese Voraussetzungen dafür schaffen soll, sicherstellen soll, dass Menschen ihre Tätigkeit, dass Menschen sinnvolle Dinge für ihre Tätigkeit, für ihren Lebensinhalt wählen und damit umgekehrt eben auch so eine Umstrukturierung der Wirtschaft, der gesellschaftlichen Güterversorgung anstoßen könnten. Also nicht der ganze Mist, den man produzieren, dienstleisten oder wieder entsorgen muss, unter den Bedingungen von bedingungslosen Grundeinkommen, vom Existenzgeld, gar nicht mehr akzeptiert würde von den Lohnabhängigen, die dann auch nicht mehr lohnabhängig sind. Dieses Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens beliebt einen immer und immer wieder, immer umgeben von solchen Hoffnungen des Ansatzpunktes für Transformation, aber auch für Erfahrungsmöglichkeiten einer nicht unmittelbar kapitalistisch geprägten Existenz. Vielleicht könntest du das nochmal politisch und volkswirtschaftlich durchnehmen, was denn da problematisch sein könnte. Ja, also ich wusste gleich, dass das sozusagen linksradikales Lieblingskind ist, aber ich halte diese Forderung für ziemlichen Quatsch. Wobei, also vielleicht ganz am Anfang ein einschränkendes Lob des bedingungslosen Grundeinkommens. Also wenn man erreichte, und das würde ich selbst im kapitalistischen Verhältnis noch nicht mal ganz für undenkbar halten, wenn man erreichte, dass sozusagen dieses Regime, was mit Hartz IV verbunden ist, also dass ja nicht nur die Leute arm sind, sondern auch noch schikaniert werden, drangsaliert werden, Städte nicht verlassen dürfen und so weiter. Also wenn das dadurch vermindert würde, würde ich sagen, da ist dem Kapitalismus noch nicht viel von seiner Schärfe genommen und meiner Kritik auch noch nicht viel von ihrer Richtung. Aber dann wäre natürlich für die Leute das Leben schon mal sozusagen ein Müh weniger scheiße. Aber davon mal ab. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass also bestimmt so ein Jahr oder so, dass ich mal die gängigen Modelle von Grundeinkommen mal mir genau angeguckt habe und durchgerechnet habe. Also damals gab es welche von der Linkspartei und so. Ich glaube, das mangelt auch wieder an einer Vorstellung von kapitalistischer Vergesellschaftung und der Frage, wie denn Standortpolitik funktioniert. Also es gibt, meine ich, nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, man belässt die Ausgaben mehr oder weniger so, wie sie jetzt sind und verändert sozusagen die Vergabepraxis. Das kann, wenn man linksradikaler ist, eigentlich nicht zu den eigenen Zielvorstellungen gehören. Oder man sagt, nein, das Niveau des Grundeinkommens müsste wesentlich höher sein, als das im Moment der Fall ist. Und dann hat man das Problem, dass gesamtgesellschaftlich sich die Kapitalverwertungskosten tatsächlich erhöhen. Man muss da ja auch nicht nur Hartz IV nehmen, sondern man könnte ja sagen, gut, man hat im Moment für das, was Marx das variable Kapital nannte, also das, was für die Arbeiterklasse ausgegeben wird, hat man im Moment Löhne und eben die sogenannten Lohnnebenkosten, die auch prinzipiell zum Lohn gehören, ob die nun das Kapital pro forma bezahlt oder nicht, scheißegal. Und aus diesem Topf Lohnnebenkosten wird auch Hartz IV bezahlt. In dieser Gesamtsumme kann ich natürlich hin und her schieben. Ich kann also sagen, man erhöht das bedingungslose Grundeinkommen, wenn gleichzeitig die Löhne sinken. Da würde ich sagen, irgendwie erscheint mir das so als Kommunist, als Zielvorstellung nicht so prickelnd. Oder ich sage, die Löhne sollen eher steigen und das bedingungslose Grundeinkommen soll viel höher sein als das, was im Moment als Existenzsicherung gilt. Dann muss ich aber sagen, dass jede Kapitalinvestition für eine bestimmte Summe Mehrwert mehr Ausgabe bedeutet. Ich meine, ich habe schon die absurdesten, Verteidigungsreden auf dieses Argument gehört, dass man zum Beispiel auch ganz viel, und sei es bei der Arbeitsagentur, einsparen könnte. Es ist ja alles viel einfacher. Man überweist den Leuten einfach so die Kohle und dann braucht man diese ganzen Leute nicht mehr, die ganzen Berater und so. Wo ich dann sagen würde, okay, und die kriegen dann auch weniger, als sie bisher gekriegt haben. Wie ist das? Nee, man muss jetzt gesamtgesellschaftlich ankommen. Lohnarbeiter plus Nichtarbeiter. Was bekommen die? Und entweder die bekommen mehr, dann ist es ein Problem für die Kapitalbewertung, oder sie bekommen nicht mehr, dann ist es ein Problem für mich. Und wie man auf die Idee kommen kann, dass so etwas, es sei denn natürlich, das muss ich einschränkend dazu sagen, wenn man jetzt sagt, nee, wir führen das weltweit in allen kapitalistischen Zentren gleichzeitig ein. Okay, denn da ist das Argument der Konkurrenz natürlich weg. Nur dass ich dann sagen würde, ja meine Herren, dann führt doch gleich was Vernünftiges ein. Also das war eben, als der Mann mit der Wunde reinkam, ich glaube, da habe ich mit dem Satz aufgehört, da wollte ich es auch schon mal sagen, mir wird hier ein bisschen zu wenig kritisiert an dem Alltag der Mehrheit. Also ich muss sagen, ich erlebe Kapitalismus weniger durch eine Spekulationsblase, sondern dadurch, dass ich einen Kapitalisten habe, der mich anwendet und mich zwingt, jeden Tag irgendwo hinzugehen, wie ich hin will. Das muss mal irgendwie vorkommen in der Kritik. Also entweder dieses Existenzgeld hat eine Höhe, die mich dazu bringt, nicht mehr dahin zu gehen, da kann mir kein Mensch erzählen, dass das sozusagen der Kapitalverwertung nichts tut. So, oder es hat eine Höhe, wo ich sagen würde, oh nee, ich finde zwar mein Büro scheiße, aber da schleppe ich mich trotzdem hin. Ja, dann kann man das Existenzgeld auch sein lassen. Und das muss ich nochmal sagen, das habe ich eben auch bei der keynesianistischen Politik gesagt. Dem Kapital schwierig, oder bei dieser Unterbrechung der Verwertungskette, das sei halt nicht mehr symbolisch, ist was ganz anderes, ob ich dem Kapital Schwierigkeiten mache, sich zu verwerten. Das gibt eine Krise. Oder ob ich das Kapital abschaffe und einen Kommunismus machen will. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und eine Krise führt sozusagen von sich aus erstmal zu gar nichts. Mehr. So, jetzt müssen wir ein kleines Experiment machen. Es wäre schön, wenn wir die Diskussion so gestalten könnten, dass wir so miteinander diskutieren und das nicht hier so eine Podiumsantwortrunde wird. Gleichzeitig sollten wir schon versuchen, das so zu strukturieren, dass wir jetzt erstmal Nachfragen und Kommentare zu Wort kommen lassen und dann vielleicht öffnen. Deswegen wäre jetzt erstmal die Bitte, dass Menschen mit Nachfragen und Kommentaren sich melden und wir würden dann dieses eine Mikro, so gut es geht, hier ins Publikum geben und müssen dann irgendwie sicherstellen, dass wir miteinander diskutieren und dass der Referent aber auch die Gelegenheit hat, das noch so ein bisschen zu kommentieren. Jetzt soll es ja die Kamera da mal ausmachen. Also die Kamera, wie gesagt, filmt hier keine Anwesen außer uns und mit uns war das abgesprochen. Wer hat nochmal an? Ist das ein Problem? Ja, ich kann hier rausgehen. Gut, mal die Frage, hat jemand ein Problem damit, wenn das Podium von hier vorne mit Stativ gefilmt wird, wie das mit uns abgesprochen war? Niemand, gut. Okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, nicht die Diskutanten. Natürlich nicht. Wir auch nicht. So, also fangen wir an. Erstmal Fragen und Kommentare. Wenn du laut sprechen kannst, super, wenn nicht, gibt es hier ein Mikro. Aber für mich bleibt das ein bisschen trotzdem das Problem, dass die Leute sind. dass es bei dir so ein bisschen daran landet, dass die Leute vielleicht mal Marx lesen. Das ist ja auch schön. Ja, also, ich wollte als Beispiel bringen, das ist mein erster Punkt. Zum Beispiel, wir haben angefangen, auch bei Bochum ist es heute zu diskutieren. Die Leute beschweren sich darüber, dass sie Schrott kaufen. Zeug, was ungesund ist, was nicht lange hält, was kaputt geht und so weiter. Also diese Konsumentin und Konsumentenkritik ist verbreitet. Ich meine, wir können die auch ausweiten auf die Leute, die Schrott verkaufen. Wenn man in die Tastaturen geht und spricht dann mal mit Verkäuferinnen oder Verkäufern, die wissen, dass sie Mist verkaufen. Die sagen, was soll ich machen? Ich verdiene ja mein Geld, verkaufen Schrott. Und wir können auch noch ein Stück weitergehen und mit Produzentinnen und Produzenten reden. Da kann ich was erzählen, weil ich 30 Jahre in der Autobude war. Die Leute, da nicht umsonst, die Rückrufaktionen in der Autoindustrie zunehmen. Und die Leute wissen, dass sie Schrott bauen müssen in vieler Hinsicht. Oben in den Hallen steht Qualität über alles. Aber wenn du dann sagst, das Gummimeister, weil ich hier anziehe, ist Gucci, das geht mal kaputt, dann sagt er, er war fertig, wir haben keine Zeit. Das dauert 5 Jahre, bis das kaputt geht. Also, wir können, glaube ich, über Sonderkritik der Verhältnisse auch ein bisschen darüber sprechen, dass wir Schrott kaufen müssen in vieler Hinsicht, Schrott verkaufen müssen und Schrott produzieren müssen und dass das eigentlich dummes Zeug ist, bis hin zu den Ingenieuren, die Obsoleszenz in die Güter mit einbauen müssen. Also wir müssen eigentlich mehr nach Wegen suchen, wie man eine gründlichere Kritik unter die normale Bevölkerung bringen kann. Zweitens wollte ich sagen, das Problem war eben, dass die Leute sagen, ja, ihr habt recht, und was ist jetzt denn? Ihr habt recht, und was kommt danach? Also die Frage eines anderen Gesellschaftsmodells, so unter die Leute zu bringen, dass sie Bock haben, dann überhaupt mit nachzudenken, dass sie sich das trauen und dass man nicht die Vorstellung hat, an der Universität jetzt alternatives Modell der Gesellschaft entwickelt und da hüpfen die Menschen da drauf. Also wie können wir an das Problem rangehen, dass die Leute selber Lust haben dazu und sagen, ja, verdammt nochmal, wir können mehr als man uns lässt, wie kann man an das Problem rangehen? Ich habe das versucht, das will ich jetzt nicht ausbreiten, an Erfahrung in moderner Autoindustrie zu beschreiben. Die Sachen, zu denen das Management gezwungen ist, so Gruppenarbeit, Gruppensitzung, Wahl der Sprecher und so weiter, Gruppenprotokolle, dass da Prozesse im Gange sind, die man, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, mit dem, was da passiert, die man aufgreifen kann, um einen Aneignungsprozess der Produktion und der Gesellschaft von unten in die Debatte zu bringen. Also gibt es direkt dazu einen Punkt, sonst würde ich dazu gerne was sagen. Also dann, aber ich muss nicht der Einzige sagen. Sonst, wenn du einen anderen Punkt hast, würde ich dich gerne ein bisschen noch zurückstellen. Dann würde ich gerne kurz darauf noch eingehen. Ich finde das völlig richtig, was du sagst, abgesehen vielleicht vom letzten Satz. Das mit dem Marx lesen kann mir wirklich rein, weil hier an einigen Stellen Finanzkapital und so, also wo es sozusagen wirklich thematisch um die Frage geht, wie erklären wir Kapitalismus? Und da ist Marx nun mal die richtige Adresse. Das heißt überhaupt nicht, dass ich jetzt meinen würde, Revolution ist sozusagen ein Seminar ohne Fortsetzung, also ohne mit immerwährender Fortsetzung oder so ein Kram. Überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass man, wie soll ich sagen, ich glaube weder, dass es wünschenswert ist, noch dass es überhaupt machbar ist, zum Beispiel in Marx-Lesekreisen Erfahrungen von freier Assoziation zu machen, die notwendig wären, um auch sich selbst auf eine befreite Gesellschaft vorzubereiten. Überhaupt nicht, sondern da muss man eher gucken, wo leben die Menschen und wie leben die Menschen. Also wie arbeiten die, wo wohnen die und so. Nur, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da vielleicht eine Differenz gibt. Bei der Frage, was kann denn so eine Analyse den Leuten eigentlich bringen? Und da haben wir, glaube ich, einen Dissens. Ich glaube nämlich nicht, dass man sagen kann, hey, wenn du unsere linksradikale Kritik teilst, dann nützt dir das was, wenn du qualitativ hochwertigere Autos bauen willst. Sondern glaube ich, das nützt dir nur dann was, wenn du Kapitalismus abschaffst. Und das ist ein Problem, also das sage ich jetzt nicht so dahin. Denn ich glaube auch nicht, dass es einem viel nützt, wenn man linksradikaler ist und beispielsweise für einen Haustarifvertrag streikt. Das hilft einem erstmal überhaupt nichts. Im Gegenteil, also das wenn man da richtig guter Reformist ist, schwimmt man eher wie ein Fisch im Wasser und das kann durchaus hinderlich sein. Ich glaube, wir müssten da nochmal diskutieren, was genau wir denn jetzt schon Leuten in Betrieben, in Wohnvierteln und so weiter konkret anbieten können. Und was ich falsch... Nicht die prächtigsten Reproduktionen, da sind wir auf der Weg. Was ich nur für völlig falsch halte, ist zu glauben, man könnte sozusagen mit der richtigen Erkenntnis aus den kapitalistischen Zwängen ausscheren und sagen, hey, ich habe jetzt erkannt, das ist Mist und deshalb machen wir es jetzt hier als Kollektiv im Kapitalismus anders. Und ich glaube, das geht komplett nach hinten los. Naja, ja. Das ist jetzt noch so dialogisch, aber weil es nicht so brandig viele Wortmeldungen gibt. Ich sehe es komplett anders. Also, ein Problem, das ich mit dem Kapitalismus habe, ist erstmal, schön, dass ich mal von meiner eigenen Erfahrungswelt rede. Ich habe einen Kapitalisten, in meinem Fall ist der Verleger, der wendet mich an. Ob der sich nun die Hälfte seines Kapitals zusammenleiht und deshalb auch den Gewinn teilt, mit dem der ihm das Kapital geliehen hat, das ist mir ehrlich gesagt sowas von scheißegal, du glaubst es gar nicht. Sondern was mich stört, ist, dass der überhaupt ein Eigentum hat, das mich dazu zwingt, meine Lohnarbeit, meine Arbeitskraft zu verkaufen. Und zu glauben, dass so etwas wie Privateigentum, Verwertung dieses Eigentums, daher käme, dass der Zins in der Welt ist, ist etwas, was einfach ein völliges Missverständnis der hiesigen Verhältnisse darstellt. Ja, ich wollte was zu dem sagen, was du gesagt hast, also dass immer überall geschrieben wird, wir wollen Revolution, aber eben nicht ganz genau erklärt ist, wo wir eigentlich hinwollen. Und du hast gemeint, wir müssen eigentlich schon vorher wissen, wo wir hinwollen. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil ich denke, dass wir eben alle von diesem System geprägt sind, nicht nur wir, sondern auch unsere Mütter, unsere Omas, Opas. Und das hat sehr, sehr viel mit uns gemacht und sehr, sehr viel an uns verändert. Also Natur sehr weit weggebracht und das bringt auch mit sich, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, weil immer den Menschen eben gerade das wichtig ist zu haben, was ihnen fehlt. Ja, den einen fehlt ganz viel Emotionales, die wollen künftig nach der Revolution, dass alles halt ganz lieb ist und so weiter, ja, den anderen fehlen andere Sachen, ja, und die wünschen sich dann halt das. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, das eben schon so offen wie möglich zu lassen, weil das, ich mir eigentlich einen Prozess wünsche, der Jahrhunderte dauert. Denn woher soll ich denn wissen, was meine Kinder oder was unsere Kinder irgendwann mal wollen würden, die mal leben wollen? Ich vorschlage, wir sammeln ein bisschen und dann können vielleicht die Leute aufeinander Bezug nehmen, dass es nicht so in eine Richtung geht. Wer ist es dann? Ja, ich hab's eigentlich schon. Dann versuche ich es so, dass es mal ein bisschen irritierend ist. Ich wollte auch nochmal auf die Zinssache eingehen. Ich glaube, du hast es im Prinzip schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob es so verständlich war, deshalb wollte ich es nochmal präzisieren. Also im Prinzip, was der Zins ist, ist ja wirklich nur, dass du halt deinen Anteil an dieser Mehrwertschaffung hast. Also es wird Mehrwert produziert, den sich Leute einsacken. Dann gibt es quasi noch dazwischen die Leute, die oder die Institutionen, die halt noch das Geld dazu verleihen und somit ihren Teil davon abschöpfen. Aber im Prinzip passiert ja genau das Gleiche. Es ist ja nur ein Zwischenschritt im Kapitalismus, der ja auch gar nicht vermeidbar ist. So, wie wir es gerade haben. Ja, ich wollte noch mal zu dem ersten Beitrag. Ich finde, das ist schon noch mal ein Unterschied, was da gesagt wurde am Beispiel von Opel. Das ist ja, also da geht es ja nicht nur darum, Erfahrungen in Kämpfen zu machen, sondern die Produzentinnen macht, weil es ist ja schon so ein Kapital, dass nämlich das Produzieren, das ist ja noch immer was, also sozusagen, das ist ja, wo das Proletariat, sagen wir, die Lohnabhängigen sind, das ist ja was, wo kämpft ist. Und das ist ja ganz wichtig, wenn die Lohnabhängigen selber zum Beispiel ein Auto oder was auch immer bauen, also das ist ein Computer oder so, so wie sie das bauen, so können sie die Welt auch aufbauen. Das heißt, in Griechenland sagt man jetzt, lass ganz Griechenland ein Stahlwerk sein. Das heißt, wenn wir die Produzentinnen machen, nicht die Kapitalistinnen, die haben die Verfügung, wie produziert wird, sondern das sind ja letztlich die Lohnabhängigen. Und da steckt eine ganz wichtige Sache drin, in der frühen Arbeit drin, deswegen finde ich auch dieses Abwachsen dieser alten Avantgarde und so falsch, weil das war natürlich für seine Zeit ganz richtig. Das war für seine Zeit, also sagen wir, die Bolschewiki, die lenische Bolschewiki, das war sozusagen die höchste Form, wie gesagt, bis 1920 würde ich mal sagen, bis große, die höchste Form Kommunistin, das heißt, jetzt das Rätekommunist, also von ganz. Das ist genau, die haben nämlich diesen Bruch gemacht, die haben es auch verstanden, die Produzentinnen von Land und die, also die Bäuerinnen und die Arbeiterinnen unter einen hegemonialen Begriff zu vereinigen. Und das müssen wir ja wieder hinkriegen. Und da ist es natürlich die Frage, wir werden ja ständig enteignet von den Produkten zum Beispiel. Das ist ja die ganze Form, dass die Fabriken jetzt zum Beispiel ausgebietet werden. Das ist natürlich der Kampf des Kapitals gegen die Produzentinnen macht. Und jede geschlossene Fabrik ist sozusagen, das ist ja ein Krieg, der gegen das Proletariat geführt wird, dass wir als vereinzelte Individuen wieder sozusagen da sind und genau in dieser Lage sind wir. Das ist ja ein Krieg, den das Kapital schon gewonnen hat, indem sie die Fabriken immer mehr geschlossen werden. Und ich denke, deswegen müssen wir neue Formen von Produzentinnenmacht finden, auch im Einzelhandel, in der Reproduktion vor allen Dingen. Das ist ganz wichtig, weil die Reproduktion, und das ist was man gehört, einiges mit dazu, die oft von Frauen gemacht wird, das wird oft ausgeschlossen. Und ich denke mal, da muss man weiter überlegen, wie wir auch in solchen Bereichen, wir haben es in Berlin erlebt, selbst im Spätkauf haben wir einen Arbeitskampf. Genau solche Sachen müssen wir machen. Das heißt, die Produzentinnen, das ist das Gebiet, was noch nicht vom Kapital genommen wird. Das ist autonomes Gebiet, das müssen wir verteidigen. Und das so verstehe ich auch den Kollegen von Opel. So, wir haben noch zwei Meldungen. Wir müssen gucken, dass wir sich zusammenhalten, deswegen machen wir jetzt eine Feedback-Runde und dann noch eine Runde. Okay, ich kann. Vielleicht können wir bei der kommenden Runde noch so ein bisschen mehr auf Prämissen mehr ein, konkreteren politischen und taktischen Fragestellungen. Aber jetzt gibt es erst noch drei Meldungen. Das ist nochmal ein Akzent. Da kann ich es ja bei gut. Ganz kurz zu den zwei letzten Wortmeldungen. Zu der Zielvorstellung. Es gibt ja großes Unbehagen bei weiten Teilen der radikalen Linken, sich tatsächlich mit der eigenen Zielvorstellung zu beschäftigen. Ich halte das für falsch. Man darf das natürlich nicht verstehen, insofern möchte ich auch zustimmen, dass man jetzt sagt, man malt sich sozusagen ein Gesellschaftsbild aus und diskutiert so lange drumherum, bis alle einig sind und so muss es dann werden. Das ist ja Schmarrn. Aber was man machen kann, meine ich, ist sozusagen Grundbedingungen festzulegen. Und zu diesen Grundbedingungen würde ja auch gehören, überhaupt erstmal die Möglichkeit von Differenz. Also ich kann mir keine vernünftige Zielvorstellung vorstellen, die sagen würde, alle müssen alles in allen Gegenden gleich organisieren. Das wäre ja sowieso schon mal scheiße. Also von daher müsste ja in einer vernünftigen Zielvorstellung die Möglichkeit der Abweichung ohnehin schon mitgedacht werden. Aber dass es zum Beispiel handelt und Leute kein Eigentum haben, gezwungen sind, sich sozusagen zu prostituieren, das und ich könnte jetzt noch eine Latte von 10, 15 Sachen weitersagen, das sind Sachen, da würde ich wirklich behaupten, sollte man sich auch jetzt schon verständigen. Da ist dann immer noch verdammt viel Spielraum bei der Frage, naja, wie organisiert man das Ganze jetzt? Und übrigens auch eine Frage, auf die ich gar keine Patentantwort habe. Aber diese Grundlagen, die, meine ich, eingehalten werden müssten, wenn man nicht zurückfallen will hinter das, was die Menschheit schon mal wusste, die haben schon Konsequenzen auf das, was für das, was wir hier politisch tun sollten. Und sehr viel mehr verstehe ich über Zielvorstellung gar nicht. Und ganz kurz noch zu dir. Ja, Arbeitermacht. Okay, finde ich auch gut. Ich wollte ja nur sagen, was da ganz wichtig ist, ist aber eine Organisierung. Und zwar nicht erst irgendwann hinterher, denn wenn man sagt, die Leute in einer Firma arbeiten, übernehmen die unter kapitalistischen Bedingungen, dann verheize ich die. Weil es sozusagen innerhalb kapitalistischer Bedingungen gar keine Möglichkeit gibt, emanzipativ sich zu verhalten. Von daher kann ich auch nicht sagen, hey super, enteignet die Fabrik, enteignet das Hotel. Nee, das ist scheiße. Sondern das ist eine Perspektive und ich finde natürlich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich finde sogar Lohnkämpfe, die jetzt überhaupt nicht revolutionär sind, eine wichtige Sache. Und da gewinnen auch Leute Erfahrungen, aber einhergehen muss das mit einer überregionalen, und ich würde mittlerweile auch sagen, eigentlich nationalstaatsübergreifenden Organisierung, denn sonst läuft das Ganze vor eine Wand und ich erreiche das Gegenteil von dem, was ich wollte. Aber sonst, also sozusagen das mal vorausgesetzt, würde ich jetzt nicht sagen, solche Kämpfe sind irgendwie wertlos oder schlecht oder sowas. So, wir haben jetzt, wir sitzen schon weiter, wir haben 4 Meldungen noch. Müssen wir überlegen, vielleicht machen wir noch eine Runde und dann nochmal eine Abschlussrunde. Sonst meldet euch bitte gleich, dass wir ein bisschen Überblick haben. Es geht hier weiter und wir haben 3 oder 4 Meldungen. Ich habe nochmal eine inhaltliche Nachfrage zu dem, was du am Ende gesagt hast, mit den Übergangsforderungen. Ich finde, du hast da ein paar Sachen zusammengeworfen, die aber doch relativ unterschiedlich sind. Es gibt ja erstens so die klassische sozialdemokratische Vorstellung von einem reformistischen Übergang, dass man quasi über Freiräume oder du hast das Beispiel Genossenschaften genannt, dass man darüber einen Kapitalismus irgendwie schrittweise zurückbringen könnte und dann irgendwann zum Sozialismus kommt, jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Dann hast du das Beispiel genannt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wobei da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, da müsste man dann auch nochmal unterscheiden, was die jeweiligen Ansätze, da gibt es ja mindestens 3 verschiedene auch, was die jeweils eben fordern oder bezwecken. Und eben daran anknüpfen gibt es meiner Meinung nach 2 Fragen, nämlich einmal gibt es die Überlegung, so eine quasi Übergangsforderung aufzustellen innerhalb des Kapitalismus, die aber systemsprengende Wirkung hätte. Also ich persönlich lehne diese Vorstellung ab, aber es gibt halt Leute, die sagen, wenn man zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen würde man die Kapitalverwertung so weit aushebeln, dass eigentlich der Kapitalismus dann dadurch, dass man den dann halt quasi aufbrechen könnte oder sowas. Und eine zweite Idee ist, dass man sagt, oder dass gesagt wird, wenn man schon in der Übergangsgesellschaft ist, wenn man sozusagen schon die Macht hat, dass es vielleicht trotzdem noch Elemente, ich sage jetzt mal, kapitalistischer Produktionsweise gibt, zum Beispiel eben Tauschwert, Mehrwertproduktion, die vielleicht sozusagen von der Gesellschaft organisiert ist, aber dass das ja nicht von heute auf morgen die Ökonomie sozusagen verschwindet und dass man in der Situation sozusagen die ökonomische Ebene versucht, eben auch zum Beispiel durch so ein Grundeinkommen aufzubrechen und auch dort eben eine Veränderung zu erreichen. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Also wie ich das verstehe, ist es so, dass heute gesellschaftlich produziert wird. Niemand kann mir sagen, er hat es allein produziert, sondern gemeinschaftliche große Produktion. Aber die Aneignung ist privatkapitalistisch. Das heißt, eine Minderheit eignet sich das an. Von daher finde ich den Gedanken eigentlich ziemlich naheliegend, dass was gesellschaftlich produziert wird, sollte auch gemeinschaftlich, gesellschaftlich angeeignet werden. Dort bräuchte man die entsprechenden Organe, wo die Gesellschaft nicht sagt, ihr habt die Müllabfuhr, ihr organisiert die Müllabfuhr, ihr habt das. Nein, gemeinschaftlich müsste es, und da gibt es einen Begriff wie planvoll oder durchsichtig, überlegen, was produziert wird. Und das müssten die Produzenten selbst machen mit ihren Organen. Darüber kann man lang diskutieren. Aber was mir am meisten fehlt heute ist, ist jetzt in der Diskussion, ich meine, bei diesen Linksreformisten, wie es hier heißt, gibt es ja die Vorstellung, dass man mit Hilfe dieses Staates das schaffen kann, dass man den so ummodelt oder so, um dorthin zu kommen. Und eine Abgrenzungslinie ist eigentlich immer die Frage, was macht man mit diesem Staat, der uns hier so gerade mit seinen Polizeikräften umzingelt hat und so weiter und der ja jetzt schon zeigt, wie er zu den Geldsäcken der Partei steht. Also da, finde ich, gab es noch überhaupt keine Antwort oben. was ist denn da das nächste Konzept, wie man damit umgeht? Ja, ich wollte auf den Punkt eingehen. Du bist ja am Anfang ziemlich klar differenziert zwischen mehr oder weniger aktionistischen Tut mir leid. Also es geht darum, du hast ja am Anfang schon differenziert gehabt zwischen den aktionistischen Aktionen, wo du gemeint hast, dass es in der Gesellschaft selbst da keine große Umwälzung geben kann, weil es immer noch im System ist, wenn ich das so richtig... Genau. Allerdings denke ich, also wir müssen halt auch etwas realistischer sehen. Selbst wenn die Gesellschaft, also wenn wir eine wunderbare Revolutionstheorie hätten, wir würden sie von heute auf morgen nicht umsetzen. Und es ist ja diese aktionistischen Aktionen sind ja eher dafür da, um mehr Leute in diesen Prozess einzubinden. Also ich meine, wenn man jetzt Leute im Tarifkampf unterstützt, wenn man Leute in Organisationen einbindet, wenn man die in Demos, also dass die Leute halt nachher wirklich was von haben, also dass diese ganze Scheiße so ein Mühe harmloser wird, wie du es schon gesagt hast, das motiviert die Leute halt auch dazu, da vielleicht selbst aktiv zu werden. Weil ich meine, wenn wir jetzt hier von den deutschen Verhältnissen ausgehen, es war ein Riesenerfolg, dass die 6.000 Leute zu M39 gekommen sind. Beziehungsweise wenn es morgen wirklich 20.000 wären, das wäre ja wirklich heftig. Aber wir liegen halt europaweit ziemlich weit zurück. Also ich meine, wir können jetzt noch so lange drüber überlegen, wie das jetzt alles wunderbar enden könnte, aber es ist ja eher, also diese Aktionen sind, denke ich, im Moment wichtiger, um halt eine Basis zu schaffen. Ja, so ein bisschen in die Richtung, was da gesagt wurde. Also ich glaube, wir wissen ja alle, dass wir in Deutschland vor allem die Mehrheit der Bevölkerung uns also sehr auf den Staat berufen. Also wir berufen uns alle auf unseren Staat, auf unser Deutschland, auf unseren Standort. Und ich glaube, dass gerade sowas, also was du so ein bisschen abgewatscht hast eigentlich, also sowas wie Enteignen von Gesellschaften oder Generalstreiks und so weiter, die stehen ja genau konträr zu diesem staatlichen Projekt, weil es genau diese staatliche Logik meiner Meinung nach aufbricht. Also ich glaube, wenn, und das merkt man ja in Griechenland, also da gibt es relativ viele Generalstreiks und die Leute haben ein relativ schlechtes Verhältnis zu ihrem Staat. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich sowas wie eine weitergehende Kritik und ein weitergehendes Bewusstsein überhaupt entwickeln kann. Also ich glaube, das sind notwendige Schritte und ich glaube, es sind genau die richtigen Schritte. Also Vergesellschaften auch in, also auch in seiner Begrenztheit und auch Generalstreiks in ihrer Begrenztheit, die sowas wie die eigene Staatstreue und das Bewusstsein ein bisschen schärfen, also worauf es ankommt, dass es nicht darauf ankommt, für meinen Standort zu kämpfen, sondern für seine Klasse. Mal gleich zu dem zum Schluss was sagen. Ich sehe es anders. Und zwar nicht, weil ich meine, hey, es wäre doch viel schöner, wenn wir eine tolle Revolutionstheorie hätten, das war jetzt ein bisschen bösartig. Sondern weil ich meine, es klappt so nicht. Also ich habe mir mal vor einiger Zeit, hat dazu auch was in der Phase 2 geschrieben, angeguckt, wie streikaktiv waren denn die Arbeiter zum Beispiel in Italien, in Spanien und hier in Deutschland. Die waren in Italien und Spanien sowas von aktiv, also es geht da um einen Faktor von, weiß nicht was, 20, was die Streiktage angeht im Vergleich zu hier. Ja, und glaubst du etwa, die haben dadurch wesentlich bessere Bedingungen, was Renteneintrittsalter, was Krankenversicherung, was Löhne angeht, erreicht? Nein, haben sie nicht. Und wie kommt das? Ja, es kommt dadurch, dass das auch noch was mit kapitalistischer Konkurrenz zu tun hat. Also ich bin ja gar nicht gegen Vergesellschaftung, weil ich meine, das ist irgendwie nicht genug oder so. Sondern weil ich glaube, es ist eh schon sowas von arschschwer, Leute dauerhaft, nicht für eine Kampagne, sondern über Jahre hinweg, wenn die Familie haben, wenn die einen Job haben, wenn die irgendwann mit Mitte 50 ihre Zipperlein kriegen, na gut, oder mit Mitte 40, dann dazu zu bringen, dauerhaft politisch aktiv zu werden. Dass ich sagen würde, naja, also man muss sich sehr gut überlegen, was ist eigentlich realistisch und was nicht. Ich finde mich da ehrlich gesagt gar nicht unrealistisch, ganz im Gegenteil. Sondern ich habe den Eindruck, nee, zu glauben, man könnte hier was sozusagen eine Vergesellschaftungsperspektive aufmachen, ohne den Leuten zu sagen, okay, was konkret macht ihr dann mit eurer Vergesellschaftungsfabrik? Weiß ich nicht, das finde ich erstens unrealistisch und zweitens ein bisschen, wie soll ich sagen, unehrlich. Und ich meine, ich bin ja nun schon ein bisschen älter, ich kann mich noch an die Hartz-IV-Montags-Demos und was ich was erinnern. Meine Fresse, also ehrlich gesagt, die Leute, die davon übrig geblieben sind, sind die, die organisiert waren. Das sind die, die übrig geblieben sind. Und das ist auch kein Wunder. Was konnten wir denen denn anbieten? Jedenfalls also keine Lösung des Problems. Und da würde ich sagen, also, naja, zu der Frage, ja, realistisch. Ich bin mir eben nicht so ganz sicher, ob auch ein erfolgreicher Protest, wie du gesagt hast, die Leute motiviert weiterzumachen. Das hängt ja sehr davon ab, was die konkret wollen. Also bei einem Lohnkampf zum Beispiel, und da habe ich auch schon welche mitgemacht, muss ich sagen, nö. Also erstens waren die meisten erfolglos, aber gut. Da kann es auch durchaus sein, dass die Leute sagen, hey, jetzt habe ich 3%, jetzt bin ich erstmal zufrieden. Sondern ob daraus eine Erfahrung wird, die auch irgendwie politisch ist, das hängt davon ab, kann man die Leute auffangen? Kann man denen Diskussions- und Integrationsangebote machen? Das ist eine Organisationsfrage. Kann ich denen ein Umfeld schaffen, wo sie ihre Gedanken, das hat ja auch ganz viel, ich habe eben gesagt, das nützt einem nichts, Linksradikaler zu sein in der Produktion. Das stimmt natürlich so nicht. Also ich von mir selbst würde sagen, es ist schon ein unwahrscheinlicher Gewinn, wenn man sich nicht dumm machen lässt. Wenn man das Gefühl hat, was viele Kollegen haben, ich bin schuld, dass ich meinen Job verliere. Ich muss mir hier sozusagen den Schuh anziehen und in Zeit zur Arbeit mit nach Hause nehmen. Und dieser ganze Kram, der macht Leute ja auch kaputt. Wenn ich da als Linksradikaler eine gewisse Distanz zu habe, zu dieser Verwertungsmühle, ist das schon ein ganz schöner Gewinn, ist meine eigene Erfahrung. Aber dann muss man den Leuten auch in Organisationen, nicht nur in Kampagnengruppen, sondern wirklich die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen zu besprechen. Also nicht Marx besprechen, das ist sowieso vorausgesetzt, dass man das in irgendeiner Form muss sich damit auseinandersetzen. Nee, ihre täglichen Erfahrungen besprechen. Was erleben Sie im Betrieb, was erleben Sie in der Schule, was erleben Sie in der Uni? So, das muss aber in einem Umfeld geschehen, das nicht das Übliche ist in kapitalistischen Institutionen. Dann Staat, ich habe ehrlich gesagt die Frage, ich könnte jetzt böse sagen, nicht verstanden, ich auch nicht so ganz. Also, du hast natürlich recht, man kann auf den Staat keine Hoffnung setzen, warum sollte man das tun? Also der Staat stellt sozusagen fürs Kapital ein Mittel dar, umgekehrt stellt das Kapital für den Staat ein Mittel dar. Und naja, ich bin mal gespannt, wer die nächste Wahl in Griechenland gewinnt. Ich glaube, dass bestes Wollen nicht dazu ausreicht, um diese Bestimmung des Verhältnisses von Staat und Kapital einfach mal so umzukehren und zu sagen, wir machen jetzt was ganz anderes. Und ich glaube jetzt mal, also wir wollen jetzt keine Realzinsdebatte führen, aber bei allen Fehlern, die wir in Kuba gemacht haben, ich glaube, dass selbst diese Fehler abgezogen, eine emanzipative, befreite Gesellschaft in so einem kapitalistischen Umfeld auch nicht möglich ist. Selbst wenn man das über eine Revolution versucht, um den Staat umzuwidmen und dem ein anderes Programm zu verordnen. Nee, das wird nicht klappen und insofern ist es auch nicht der realistische Standpunkt. Und zum ersten Punkt und damit zu meinem letzten, du hast gesagt, ich hätte verschiedene Sachen zusammengeschmissen. Und finde ich daran ein bisschen schwierig, also zu sagen, beim letzten Punkt. Naja, der löst sich, also hat man ja gesehen, also der bürgerliche Staat wird sich nicht auflösen und im Realsozialismus hat er sich auch nicht aufgelöst, sondern ich verstehe es nicht so ganz, weil du die Antwort eigentlich selbst gegeben hast. Man muss im politischen Prozess eigene Organisationen schaffen, Strukturen schaffen, in Betrieben, in Wohnvierteln und so weiter. Und wenn die stark genug sind, werden die an die Stelle dessen treten. Das ist die einzige Möglichkeit. Und damit ist es dann kein Staat. Aber also ich weiß nicht, was für einen Schritt du da sozusagen noch vermisst. Du hast eben gesagt, ich hätte einen klassischen Reformismus und das Grundeinkommen zusammengeschmissen. Stimmt, obwohl das nicht das Gleiche ist, gebe ich sofort zu. Was die gemeinsam hatten, worauf es mir ankam, war nur, dass so eine links-keynesianische Lohnarbeiterbewegungspolitik und das Grundeinkommen, wenn man es hoch genug ansetzt, gemeinsam haben, dass sie nicht sehen, dass gesamtgesellschaftlich die Erhöhung des Konsumptionsfonds der Arbeiterklasse den Kapitalprofit minimiert, das ist ein Problem der Konkurrenz, das haben die beiden gemeinsam. Und deshalb würde ich sagen, es hat eine grundsätzliche Grenze, solange es kapitalistische Konkurrenz gibt. Und zu den Übergangsforderungen, zu Übergangsgesellschaft will ich es glaube ich nicht sagen, das ist nur mein komplett eigenes Thema, weiß ich nicht, aber zu den Übergangsforderungen, ich finde es einfach schwierig. Ich habe eben schon mal gesagt, es ist so schwer, die Leute arbeiten den ganzen Tag, haben noch sonst genug Probleme am Hacken. Und dann mobilisiere ich die für eine Forderung, von der ich eigentlich weiß, die ist in diesem Rahmen ja auch nicht zu realisieren. Das finde ich taktisch mindestens auch nicht so richtig gewitzt. Denn also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch mal Leuten begegnet, selten, aber man geht ja auch manchmal aus dem Reservat, die keine Linksradikalen sind. Und wenn ich dann eine Forderung aufstelle, da kommt ein Liberaler und sagt, hey, Moment mal, wenn ihr das umsetzt, passiert das und das. Also dann möchte ich mich nicht hinstellen und sagen, stimmt, habe ich auch vorher gewusst, aber ich dachte, wenn wir es laut genug vertreten, dann sprengt das irgendwas das System. Nee, dann fordere ich doch lieber was, was auch geht. So, ich hatte mich jetzt schon innerlich aufs Schlusswort vorbereitet, aber es kamen noch drei Meldungen. Wie sieht's aus? Machen wir die Runde noch? Keine Überrede? Dann machen wir die noch. Dann hast du zuerst, dann ihr und dann hinter dir. Ich mach's auch ganz kurz. Wie stehst du zum Kampf um eine radikale Arbeitszeitverkürzung, auch im real existierenden Kapitalismus, um eben den Leuten, die tatsächlich saßen, den ganzen Tag mal lochen müssen und erschöpft sind, etc., etc., also mehr Freiräume zu schaffen? Tatsächlich einiges abgewinnen und auch der Bemerkung, dass es tatsächlich in der radikalen Linken eine Tendenz wohl eher dazu gibt, sich nicht so sehr über seine Zielvorstellung auseinanderzusetzen, sondern eher ins Detail zu gehen, wenn es darum geht, wogegen ist man und was sind die schrecklichsten Details der Zustände, die man kritisiert. Diese Kritik fand ich sehr nachvollziehbar. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist so ein bisschen der Pessimismus, sage ich jetzt mal, der aus deinen Worten spricht. Wenn du sowohl die dezentralen Möglichkeiten der Veränderung als auch Ansprüche an eine globale Veränderung, an eine globale Revolution, und damit meine ich auch nicht brennende Barrikaden hauptsächlich, sondern eben eine Umwälzung im eigentlichen Wortsinn auch der bestehenden Verhältnisse, dass du für diese beiden Positionen, sag ich jetzt mal, also die Veränderung im Kleinen, worüber wir ja auch sehr engagierte Worte gehört haben, wenn es um ganz persönliche Lebenswelten geht, wie jetzt die Arbeit in der Automobilbranche oder andere Projekte, mit der man sein eigenes Lebensumfeld, sag ich jetzt mal, angenehmer gestalten wollte, dass du dafür wenig übrig hast, aber auch den Anspruch für sehr unrealistisch hältst und ja, kritisiert hast, eben über Aktionismus, über Aktionsformen, über Proteste, die, da gebe ich dir recht, tatsächlich bislang vor allem in Deutschland nur es zu einem Symbolwert gebracht haben, dass du auch dafür Kritik hast. Und deswegen würde mich ehrlich gesagt so ein bisschen deine optimistische Perspektive auf diese Umwälzung der bestehenden Verhältnisse interessieren. Hallo? War nicht dran? Mich haben wir mehrfach gemeldet. Ja. Okay, ich habe mehrere Punkte. Ein Punkt, ich wollte noch mal ganz klar machen, schön ökonomisch. Was heißt das, wenn jetzt ein Unternehmen vergesellschaftet wird? Weil man muss das Produkt, was produziert wurde, ist eigentlich also mindestens drei Teile dann aufteilen. Das eine ist der Kostpreis, das ist ein Teil, der für die Akkumulation übrig ist, und dann gibt es einen Teil der Gebühren an Kapitalisten. Und gerade dieser letzte Teil ist nicht notwendig. Also das heißt, wenn jetzt ein Betrieb quasi da Kapitalisten rausgeschmissen werden, dann gewinnen die Leute erstmal was. Allerdings ist das Ganze dann auch Bestandteil weiter der kapitalistischen Vergesellschaftung, und die kapitalistische Teilung der Arbeit bleibt dann auch bestehen. Da würde ich auch ganz genau gucken, was passiert denn da bei diesen Vermittlungen, weil ich finde auch das Wort Kapitalismus ziemlich wischiwaschi, sondern es gibt einzelne Kapitale und es gibt eine kapitalistische Totalität und eine Wertvergesellschaftung dieser Kapitale untereinander. Und ich denke, gerade da wird es dann auch nochmal interessant, dass es da gar nicht reicht, irgendwie was Marx geschrieben hat. Das wird jetzt einfach so als Usus gesagt, aber es ist ja so, dass dieses ganze Projekt von ihm eigentlich stecken geblieben ist. Er hatte ja vor, eigentlich auch noch dieses Buch über den Weltmarkt und dann das Buch über den Staat zu schreiben als letztes. Ich denke, gerade diese Fragen, was tatsächlich die Weltproduktion angeht und auch Begreifen davon, was da passiert, das ist eigentlich auch eine Frage, die wir uns so stellen müssen, wo wir noch viel mehr Theorie betreiben müssen. Ich will jetzt nicht nur sagen, wir müssen Theorie betreiben, so noch weiter weg erscheinen, als du das jetzt gemacht hast, sondern ich würde auch Theorie betreiben, nicht einfach in so einem luftleeren Raum sehen, sondern es gibt eine Praxis der Theoriebildung und diese passiert auch unterschiedlich. Ja, da gibt es, findet zum Beispiel an Plätzen statt, soll dann Miete für bezahlt werden, sind das besetzte Häuser, wie ist das mit den Büchern, mit den Druckkosten, ja, mit der Vermittlung davon. All das sind ja Sachen irgendwie, die stehen in einem gesellschaftlichen Verhältnis und da gibt es eh die ganze Zeit eine Auseinandersetzung. Genauso wie auch eine Umsetzung von radikalen Bedürfnissen eh auch jetzt schon an der Tagesordnung steht. Und da denke ich, kann man sich ja auch nicht von einfach so distanzieren, sondern diese Praxis der Theorie findet im Klassenkampf statt. Hallo. Ja, für mich ist es ganz schwierig. Ich stoße mich mal so an ein paar Begrifflichkeiten, halt wie eben der Begrifflichkeit Staat. Also ich finde es für mich wichtig, mich selber als Staat zu verstehen. Ich bin der Staat, weil ich darin lebe und weil ich ein Teil davon bin. Und das hat dann auch nichts mit dem Nationalstaat an sich zu tun. Und das sehen wir ja der globalen Bewegung, die sich verbindet und sich auch solidarisiert, um damit aufzubrechen, sich aber selbst verantwortlich fühlt für das, was sie tut. Und das ist ja wichtig und darin organisiert man sich ja dann auch von selbst. Und genau das ist es ja, selber wieder Verantwortung übernehmen, sich organisieren. Und dann finde ich aber auch, das Problem ist, Vergesellschaftung und so, das ist auch bis zu einem gewissen Grad alles okay. Aber ich finde, man kann auch, warum sollte man nicht auch höher greifen? Und ich finde, eine der wichtigsten Sachen, die wir überhaupt mal sehen müssen, ist, dass wir vielleicht das Geldsystem wirklich verändern. Also das als Schritt, den man gehen muss, damit der Rest überhaupt funktioniert. Weil mit diesem Schuldgeld und dem Zinseszins, ob wir da wirklich mit weiterkommen, weil wir dann automatisch im kapitalistischen System sind, weil wir dieses Geldsystem beibehalten, finde ich. Ja, also um es nochmal deutlich zu sagen, ich bin auch nicht der Staat. Ich weiß nicht genau, warum du dich an den Begriff gestoßen hast, denn den Staat gibt es ja nun mal. Und insofern, ich habe für den wenig übrig. Und gut, man müsste da nochmal gucken, wie. Na, ich würde vielleicht nicht sagen, wie kann ich selber Staat sein, aber klar, sozusagen als Kollektiv die Entscheidung über die gesellschaftlichen Bedingungen zu übernehmen, da habe ich eine ganze Menge von übrig. Nur muss ich, das war ja eigentlich eine Kernthese, die alles das durchzogen hat, was ich gesagt habe, muss ich halt sagen, da gibt es auch Gegner. Und das ist sozusagen keine Selbstkritikrunde, sondern, ich meine, klar, man kommt hier moralisch nicht raus, man muss sich klar, also moralisch sauber, man muss sich klar sein, dass was weiß ich, wenn es um Handel mit anderen Weltgliedern geht oder sowas, oder das EU-Grenzregime, dass man in gewisser Weise dazu beiträgt, über Steuerzahlungen hier und so weiter, ein System am Leben zu erhalten, das menschenfeindlich ist. So, aber da kann ich, also das kann ich konstatieren, dann kann ich sagen, ja, und deshalb stelle ich mich bewusst gegen dieses System. So. Vielleicht, also ich versuche, wie ich da eine sinnvolle Reihenfolge in die verschiedenen Sachen bringe. Nochmal, also ich weiß nicht, ob Marx jetzt fertig geschrieben hat oder nicht. Also ich würde überhaupt nicht sagen, das ist sozusagen wie die Bibel, das ist der Kanon. Nee, sondern da stehen Argumente drin, die man weiterdenken muss. Ich glaube, vielleicht kann man uns darauf einigen. Mehr war mir an der Stelle zumindest nicht wichtig. Was ich aber falsch finde, ist zu glauben, und das war ja sozusagen deine These, doch, Vergesellschaftung geht auch hier, in der Fabrik beispielsweise, weil die Revenue des Kapitalisten wegfällt. Da würde ich sagen, ey, sei mal vorsichtig. Also es gibt viele Kapitalien, also selbst die halbwegs gut laufen, die eine Umsatzrendite von 3% oder sowas haben. Also wenn ich mit meinen Kollegen darüber rede, was wir eigentlich mehr haben müssten, oder was wir an mehr Zeit brauchen, wenn wir uns nicht alles vorschreiben lassen, sondern Sachen demokratisch bestimmen. Da geht aber mehr bei drauf, als die 3%, die unser Kapitalist abzieht. Entschuldigung. Also da sind wir immer noch nicht. Also sonst könnte man sagen, hey, schmeiß die Kapitalisten raus und dann rollen wir die Konkurrenz auf. Nee, so wird es nicht klappen. Und ich finde auch ehrlich gesagt nicht, also meine Hauptkritik an dem Kapitalismus ist auch nicht, dass der Kapitalist da seine 3% Revenue kriegt, also, sondern ist tatsächlich die Systemlogik, die allen Menschen in ganz vielen Lebensbereichen bestimmtes Handeln aufzwingt. Vielleicht noch, bevor ich zum Pessimismus komme, zur praktischen zur Arbeitszeitverkürzung. Zwei Sachen, du wirst dir wahrscheinlich schon denken können. Erstens finde ich sympathisch, oder drei Sachen. Erstens finde ich sympathisch, zweitens hätte ich selbst auch gerne, drittens, ich bin einfach sehr skeptisch, was, wenn man es auf nationalstaatlichem Rahmen versucht durchzuziehen, dass das auf Dauer gut geht. Insofern würde ich sagen, wenn das Teil einer internationalen Organisierung in kapitalistischen Zentren ist, wäre das sozusagen einer der Punkte, die bei mir ganz oben auf der Agenda stünden. Aber als Übergangsforderung zu sagen, hey, wir fordern das jetzt hier schon mal, finde ich irgendwie ein bisschen albern, sondern muss man den Leuten auch sagen, dass es aber realisierbar ist, erst wenn wir uns mit den Arbeiterinnen in Japan und was nicht wo zusammentun. Und insofern ist es sozusagen dann nur eine pseudo-realistische Position, weil man inhaltlich eigentlich doch schon bei der Weltrevolution ist. Und zum Pessimismus, weiß ich gar nicht. Also ich muss ja sagen, also jetzt klingt schon wie Onkel Willi erzählt aus dem Krieg, aber ich mache ja auch schon eine Weile linksradikale Politik und ich kann mich auch an Diskussionen vor 20 Jahren erinnern, wo Leute auch gesagt haben, nein, diese Bewegung ist jetzt wichtig und hör mit deinen grundsätzlichen Argumenten auf. Und ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wenn man damals mal grundsätzlich sich organisiert und diskutiert hätte, ob wir heute nicht schon viel weiter wären. Sodass ich sagen würde, ist das eigentlich pessimistisch? Ja klar, also solange wir so wenige bleiben schon, aber prinzipiell unmöglich, für unmöglich halte ich das nicht. Die Perspektive, die ich sehen würde, ist tatsächlich eine Organisierung in einer Größe und Form, in der man Gegenerfahrungen machen kann. Und ich glaube, es gibt da Ansätze. Ich meine, ich bin ja selbst politisch auch organisiert, sonst wäre ich da nicht, sondern würde mit meinem Sohn Fußball spielen. Das kann ich auch machen und das macht oft auch, muss ich gestehen, mehr Spaß. Es ist ja, also es gibt ja Organisierungsansätze. Und ich kann nicht sagen, also klar, weil du eben gesagt hast, das ist ein Prozess über Jahrhunderte. Da habe ich mich ertappt bei den Gedanken, na scheiße, also ich hätte es eigentlich schon gerne so schnell, dass sich auch was davon eben irgendwas bringt. Aber da würde ich sagen, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit einer Revolution in den nächsten 10 Jahren rechne, diese Organisierung, mit Organisierung meine ich auch Organisierung, das heißt Einübung von überregionalen Entscheidungsprozessen. Ich kenne Genossen aus Italien, die eine für deutsche Verhältnisse relativ große linkskommunistische Organisation haben, die machen auch Sachen wie Italienischkurse für illegale Immigranten zum Beispiel. So, das kann man machen, da kann man Leute integrieren und Erfahrungen machen lassen, die ganz weit weg sind vom akademischen Marx-Diskurs. Aber was die nicht machen, ist den Leuten erzählen, dass sozusagen ihre Italienischkurse grundsätzlich was an dieser Gesellschaft ändern. Nee, natürlich nicht. Das heißt ja aber nicht, was heißt da Pessimismus? Also ich meine, weiß ich gar nicht. Ich glaube, man kann über diese Art und Weise, also wirklich zu sagen, ich versuche, jetzt werde ich richtig pathetisch, ich versuche, mein Leben linksradikal zu organisieren, kann ich, glaube ich, mein Leben verbessern. So. In ganz engen Grenzen. Solange es noch keinen Kommunismus gibt. Aber wenn die Alternative, also wenn das Pessimismus ist und die Alternative ist, ich springe auf jeden vorbeifahrenden Zug auf und sage, hey, das ist jetzt aber die Krise, dass wenn wir nur einen Streik mehr machen, den Kapitalismus richtig zum Einstürzen bringen. Ach, scheiße, Mensch, das ist das vierte Mal, dass mir das einer ist. Also jetzt nicht innerhalb dieser, und ich meine jetzt nicht persönlich, und ich meine jetzt nicht, dass das vierte Mal, dass mir das eine Person erzählt, sondern im Abstand immer von wenigen Jahren, das vierte Mal, dass es diese Position als Hegemoniale in der Linken gibt. So, und ich warte immer noch drauf. Und es lag, glaube ich, nicht daran, dass ich nicht mitgemacht habe. So, wir hatten jetzt so zwei halbe Meldungen, aber waren eigentlich auch schon mal fast fertig. Und deswegen würde ich jetzt wirklich sagen, machen wir Schluss. Ich kann das auch schon nicht mehr so richtig. Ich glaube, es ist kein schlechter Moment, einen Schluss zu machen. Deswegen tut mir leid, aber wir haben jetzt eine Weile diskutiert. Und packen wir es doch zusammen. Also nochmal. Ich finde, du hast am Ende einen schönen Begriff gebracht, Gegenerfahrungen machen. In dem ja, Gegenerfahrungen überhaupt darüber, dass man sich dieser Systemlogik nicht entziehen. Nicht entziehen, sondern widersetzt. Also, dass man diese Gegenerfahrung nicht aber als Lohnarbeiter macht, sondern als Linksradikaler. Wirkungsvolle Gegenstellen wäre jetzt so meine Auflösung gewesen. Oder zumindest mit einer politischen Perspektive, die Optimismus rechtfertigt, überhaupt eine Denkmöglichkeit zu schaffen, vom Verwertungszwang, Privateigentum und stark befreiten Gesellschaft. Ich war heute Mittag in der Zeil unterwegs, mal so. Da konnte man sehen, wie fest diese Gesellschaft noch im Sattel sitzt. Also das Verhältnis von Arbeit, Eigentum und Einkaufen war da sozusagen völlig ungefährdet von unseren Protesten. Das ist da seinen Gang gegangen. Das sollte uns nicht entmutigen. Hier ging es nicht darum, Pessimismus zu verbreiten über die Möglichkeit von Gegenerfahrungen. Ich denke, das können ja auch viele in ihrer eigenen Biografie und in ihrer politischen Biografie, meine ich damit, nachvollziehen. Und das ist auch eine Aufgabe, um die es in der Praxis mal geht, sondern solche Punkte brisant zu machen. Gesellschaftliche Konflikte genau so brisant zu machen, dass sie solche Gegenerfahrungen ermöglichen. Hier ging es darum, mit einigen Reformillusionen ins Gericht zu gehen, über die du vorhin gesagt hast, dass die Menschen sehr viel mehr verheizen als eine Kritik an bestimmten Übergangsforderungen, Transformationsstrategien, die auf illusorischen Annahmen über die Veränderbarkeit, immanente Veränderbarkeit des Kapitalismus und des Staates hinauslaufen. So, ich bin kaum mehr in der Lage, meine Sätze zu Ende zu bringen, es ist wirklich mal Zeit, Schluss zu machen. Also es ging darum, diese Reformvision zu benennen und die Gewissheit in Frage zu stellen, dass radikale Kritik immer defätistisch oder pessimistisch sei und viel eher den mit dieser radikalen Kritik verknüpften Anspruch einer radikalen Emanzipation hier zu verteidigen, eben gegen diesen Linksreformismus der verschiedenen sozialen Bewegungen, mit denen wir es hier zu tun haben. Ich würde sagen, damit packen wir es zusammen. Wir können ja noch so einen kleinen Kreis weiter diskutieren und dafür haben wir jetzt auch noch genug Zeit. Vielen Dank an Rüdiger Matz für die Anreise, das Referat und die Diskussion. Vielen Dank an alle, die hier mitdiskutiert haben. Und weiter geht's.